Ich denke, ja, ich denke auch Mittelpunkt war ganz einfach, dass einer gefehlt hat damals, der so Kumpel wie du, zu dem man ein bisschen Vertrauen gehabt und gesagt hat, ey Jungs, komm, ja. Der hätte uns müssen da reinziehen. Jetzt kommt die andere Geschichte. Die andere, das ist, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich habe dich doch nicht erinnert, dass ich dachte, wenn ich jetzt über das Führerprinzip rede oder so, da kommt das total übel. Aber das ist es genau. Es gab in Püttlingen gab es ein einziges Mal eine Person, die in der Lage gewesen ist, gegen alle Anfeindungen sich durchzusetzen. Das war der Goldi. Der Goldi, der konnte nach vorne gehen und konnte die Leute in alles Mögliche reinreißen, sich unbeliebt machen, bei allen möglichen Leuten und das innen stecken. Er hat dann sein Ding aber gemacht und alle waren nachher drauf stolz. Wenn du jetzt überlegst, wie das mit Puff gelaufen ist, um das mal gerade mal aufzuhalten, wir haben die Idee entwickelt, dass autonome Personen, die Power haben, die also ihre Energie inbringen, sich treffen, jeder für sich verantwortlich ist und jeder durchziehen darf, was er will, im Rahmen von der ganzen Geschichte. Dass die ganze Geschichte, in dem sie nur dafür da waren, so Stück für Stück Geld zusammenzubringen, um es den Einzelnen in der ganzen Geschichte zu ermöglichen, in der Gruppe ihr Ding durchzuziehen. In meinen Augen wäre zum Beispiel der Puff der ideale Rahmen gewesen für das Festival. Noch gab es Puff zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Wer schon? Wie lange hat es euch gegeben? Du hast, glaube ich, 2 Jahre gegeben. Was haben wir so gemacht? Wir haben angefangen mit so Tanzfäden halt im Jugendzentrum. Haben auch mal, glaube ich, einen Film gezeigt oder eine Ausstellung gemacht oder so, aber alles auf total kleinem Level. Ne? Was wir aber gemacht haben, war uns jeden Freitag durchzusetzen. Über was? Über alles Mögliche? Die Welt. Also ich erinnere mich daran, dass die letzte Sitzung die stattgefunden hat. Ich meine, da war jetzt ein Köllerbacher Lehrer, der mit seinem... Ja, ich weiß, in der Schule oder so. Wir haben den ja damals zu unserem Vorsitzenden gewählt, soweit ich mich erinnere. Und der Louis war unser Zweiter. Ne? Mhm.